Eines Tages wird es eine Generation geben, die diesen Maßstab erfüllt. Wir dürfen das Wort Gottes nicht durch menschliche Erfahrung herabsetzen lassen. Ist dies Gottes Wort oder nicht? Nun, diese Verse sind aber nicht an uns gerichtet. Schauen Sie sich Vers 10 an. In Vers 9 steht, deinen Zorn. In Vers 11 steht, deines Zorns, deinen Grimm. Diese Leute waren Gottes Zorn ausgesetzt. Sind wir seinem Zorn ausgesetzt? Nein, Jesus hat Gottes Zorn am Kreuz erduldet. Er hat unsere Sünden getragen. Und in der Bibel steht, dass wir durch sein Blut gerechtfertigt wurden und vor Gottes Zorn errettet werden. Gott hat zugesagt, dass er uns nicht mehr zürnt. Wir sind Menschen, die in Gottes Gunst stehen. Und unsere Körper gedeihen bestens. Passen Sie auf, Pastoren und Leiter. Wenn Sie den Leuten das Gefühl geben, dass Gott zornig auf sie ist, dann bringen Sie sie um. Das folgt doch daraus, oder nicht? Gott ist nicht zornig auf uns. Wissen Sie was? Auch in zwischenmenschlichen Beziehungen denkt man manchmal, dass der andere wütend auf einen ist, weil wir einen Gesichtsausdruck so deuten oder wir etwas falsch gemacht haben. Dabei ist der andere vielleicht gar nicht wütend. Wir nehmen es einfach an, ob es nun wahr ist oder nicht. Und diese Annahme, dass der andere wütend ist, ruft dann ein bestimmtes Verhalten in uns hervor. Als meine Tochter 4 Jahre alt war, las ich gerade einen Gemeindebericht, als mein Browser plötzlich abstürzte. Sie schaute mich an. Papa? Ja? Bist du böse auf mich? Ich sagte, nein, Liebes, ich bin nicht böse auf dich. Warum denkst du, dass ich böse auf dich sei? Dein Gesicht hat böse ausgesehen. Kinder sind erstaunlich. Sie sind so kostbar. Wenn man auf seinen Ehepartner oder etwas anderes wütend ist, denken sie, dass es an ihnen liegt. Wenn sie sich in ihrem Dabeisein streiten, dann müssen sie sie unbedingt beiseite nehmen und sagen, Papa hat Mama lieb. Okay, manchmal bist du doch auch wütend auf Peter, oder? Er nimmt dir dein Spielzeug weg, das macht dich wütend. Aber dann versöhnt ihr euch wieder. Mama und Papa haben sich lieb. Wir müssen ihnen diese Sicherheit geben. Aber was, wenn es eine Scheidung gibt? Wir nähern uns dem Ende der Predigt, da will ich jetzt nicht noch ein ganz anderes Kapitel aufschlagen. Am besten denkt man gar nicht erst an Scheidung. Wenn es in Ihrer Ehe keine Liebe mehr gibt, lieben Sie zumindest Ihre Kinder. Kinder sind die Opfer, sie zerbrechen daran. Erwachsene wollen ihre Freiheit und all das, aber lieben Sie Ihre Kinder. Viele von ihnen tragen Narben davon, von denen sie nie wieder frei werden. Die Frage ist nun, Pastor Prinz, was ist dann mit den Märtyrern und all dem? In der Bibel lesen wir Folgendes in Hebräer 11. Und das Wort Gottes muss immer unser Maßstab bleiben, nicht wahr? Paulus starb als Märtyrer, Petrus starb als Märtyrer. Aber sowohl Petrus als auch Paulus wussten, dass sie Märtyrer werden würden. Es war keine Überraschung für sie. Schauen wir also in Hebräer 11. Hier ist die Liste aller Glaubenshelden des Alten Testaments. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen. Sie sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. All das sehen wir im Alten Testament, nicht wahr? Elia und die Witwe aus Zarpat, die ihren toten Sohn wiederbekam. Das sind alles die Taten des Glaubens. Und ich finde das sehr interessant. Vor vielen, vielen Jahren hörte ich eine Glaubenspredigt dazu. Aber sie hören immer da auf, immer an dieser Stelle. Und schon als Jugendlicher sagte ich, ich will weiterlesen. Und als ich es las, verstand ich, warum sie dort aufgehört hatten. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Und da hören sie auf. Andere aber ließen sich martern. Es ist das Wort Gottes. Haben Sie keine Angst vor dem Wort Gottes. Lesen Sie auch die Stellen, die Sie normalerweise nicht lesen. Lesen Sie nicht nur immer Ihre Lieblingsstellen. Lesen Sie so etwas. Das sind die Vitamine, die Ihr geistlicher Körper jetzt braucht. Amen. Andere ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und er sagte mir, andere ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Die Frage ist also, wurde ihnen Befreiung angeboten? Das Wort Befreiung kommt übrigens 10-mal im Neuen Testament vor. Und jedes Mal geht es dabei um Rettung, um Befreiung durch den Herrn Jesus Christus. Jedes Mal. Hier ist also keine Befreiung durch den Kaiser oder einen Soldaten gemeint. Denn jedes Mal, wenn im Griechischen dieses Wort auftaucht, und das ist nur 10-mal, geht es um Befreiung durch Jesus Christus. Mit anderen Worten, gibt es Befreiung durch Jesus Christus, gibt es auch Schutz. Aber diese Leute wollten die Befreiung nicht annehmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Verstehen Sie? Um Befreiung ablehnen zu können, muss Befreiung angeboten worden sein. Sonst könnte man sie ja nicht annehmen. Man kann nichts annehmen, wenn nichts angeboten wurde. Dann ist nichts da, was man annehmen könnte. Sie haben es also nicht angenommen. Und das Wort für Befreiung wird an anderen Stellen auch für Rettung benutzt. Aber sie wollten diesen Schutz nicht, weil sie gehen wollten. Es gibt solche Menschen. Aber was ist mit dem Apostel Paulus? Sie finden doch auch, dass er einer der größten Gottesmänner im Neuen Testament ist, Pastor Prince. Da stimme ich Ihnen zu. Abgesehen von Jesus Christus war Paulus ein erstaunlicher Mensch. Ein teurer, kostbarer und wertvoller Diener Gottes wie kein anderer. Aber wussten Sie, dass Paulus Folgendes sagte? Schauen Sie her, Philipper 1. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Sterben ist Gewinn. Wenn Sie $10.000 an einer Investition im Wert von $600 verdienen, ist das ein Gewinn? Nun tun Sie nicht so. Profit, Gewinn. Paulus sagte, hey, ihr hattet keine Offenbarung. Für mich ist Sterben Gewinn. Paulus hatte eine Offenbarung. Viele von Ihnen lieben diese Seite des Himmels. Aber für Paulus ist es Gewinn. Vielleicht, weil er nicht verheiratet war. Wenn man verheiratet ist, will man seine Kinder aufwachsen sehen. Und die Bibel verspricht uns ein langes Leben. Das ist also okay. Aber es gibt Menschen mit einer Offenbarung, für die Sterben Gewinn bedeutet. In Ordnung? Und er sagt, wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Er sagt, Leute, ich stecke in einem Dilemma. Ich habe hier zwei Möglichkeiten. Zu gehen und bei Jesus zu sein, ist viel besser für mich. Nächster Vers. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Ihr braucht mich noch. Aber wisst ihr was? Weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Er redet, als hätte er die Macht über den Tod. Sehen Sie das oder nicht? Das klingt nicht nach der Lehre, wenn deine Zeit gekommen ist, ist sie gekommen. Oder? Wer sagt, ich glaube, das ist alles in Gottes Hand, niemand hat ein Anrecht auf ein langes Leben, der hat seine Bibel nicht gelesen. So jemand pickt eine Wahrheit heraus und verzerrt sie. Die Souveränität Gottes ist eine wunderbare Lehre, aber diese Leute reißen sie aus dem Zusammenhang des Wortes und sagen, wenn deine Zeit gekommen ist, dann kommt sie eben. Die Bibel sagt, wie gesättigt bist du? Mit langem Leben will ich dich sättigen. Leute sagen, ich will nicht lange leben. Passen Sie auf, was Sie sagen. Gott sagt, okay, wenn für dich 80 Jahre ein langes Leben ist, wenn es 60 ist. Einige Leute sagen mir, ich möchte nicht lange leben. Warum soll ich dann dafür beten, dass sie ein langes Leben haben mögen? Mein Gebet würde nichts ausrichten. Paulus sagte, Leute, könnt ihr mir mal kurz ein Ohr leihen? Ich sitze in der Klemme. Soll ich bleiben oder gehen? Wenn ich gehe und meinen Körper verlasse, um bei Christus zu sein, der Tod ist für den Gläubigen nur ein Zurücklassen des Körpers. Wenn ich gehen würde, wäre es viel besser für mich, das könnt ihr mir glauben. Es wäre viel besser. Aber wenn ich in meinem Körper bleibe, kommt das euch zugute. Also bleibe ich wohl noch ein bisschen. Eurer Freude im Glauben zuliebe. Das klingt nicht wie jemand, der glaubt, que sera, sera, wenn es Zeit zu sterben ist. Es kommt, wie es kommt. Nein, das klingt wie jemand, der Mitspracherecht hat. Sicher, letztlich liegt alles in Gottes Hand. Aber in Psalm 91 sagt Gott, es kommt darauf an, wie satt dein Leben ist. Aber Pastor Prince, was ist denn mit dem und dem? Hören Sie auf damit. Orientieren Sie sich nicht wieder an anderen Menschen. Orientieren Sie sich am Wort Gottes. Und bleiben Sie dabei. Eines Tages werden sich alle Fragen klären. Okay? Paulus wurde zum Märtyrer, aber nur, weil er sich dafür entschieden hatte. Woher ich das weiß? Wegen des 2. Timotheusbriefes. Das ist der letzte Brief, den Paulus schrieb. Und im letzten Kapitel seines letzten Briefes schrieb Paulus, denn ich werde schon geopfert, und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Paulus, wie kommst du auf die Idee, dass es Zeit ist zu gehen? Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Glauben bewahrt, bereit zu gehen. Stellen Sie sich den Römer vor, der Paulus enthaupten sollte. Er schaute Paulus an und Paulus lächelte ihn an. Kein Problem, es liegt nicht an dir. Es ist Zeit für mich. Ich habe entschieden, dass es Zeit ist. Nicht Vespasian, nicht Nero. Damals war es Nero. Paulus hat entschieden. Und Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet und den Glauben bewahrt. Stimmen Sie mir soweit zu? Verstehen Sie? Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Sagen Sie also, Vater, ich möchte, dass meine Kinder lange leben und gesund und stark sind. Allerdings, wer beispielsweise Ehebruch betreibt und in Sünde lebt, der kann diese Dinge nicht einfach mit reinem Gewissen für sich in Anspruch nehmen. Denn Glaube erwächst aus einem reinen Gewissen. Richtig? Amen, Pastor Prinz. Also verabschieden Sie sich von Ihrer Liebschaft. Und genießen Sie lieber ein langes Leben. Okay? Ein Leben, in dem man eine Art Bürgerkrieg mit sich selbst führt, ist schwer. Sie sind von Neuem geboren und wissen, dass es nicht richtig ist, was Sie tun. Also kommen Sie. Kommen Sie höher hinauf, wo Sie dazugehören können. Da müssen Sie sich nicht mehr schämen. Da müssen Sie nichts beweisen, müssen sich nicht verteidigen. Was für ein Leben. Was für ein Leben. Amen. Es wird immer Versuchungen geben, aber Ihre Berufung ist so viel kostbarer. Ihre Salbung und Ihr Frieden sind zu kostbar, um sie für wenige Momente des Vergnügens aufs Spiel zu setzen. Also ich muss es nicht sagen. Aber ich sage es trotzdem. Falls jemand gerade eben dazugestoßen ist, es ist schwer, unter Gottes Flügeln Schutz zu suchen und es sich dort gemütlich zu machen, wenn man eine Frau mitbringt, die nicht die eigene Frau ist. Dann wird man vom eigenen Herzen verurteilt. Keine Sorge, Gott beschützt uns beide. Nein, so läuft das nicht. Genauso wenig, wie man im Straßenverkehr die Geschwindigkeitsbegrenzung überschreiten und beten kann, Gott, ich danke dir, dass deine Engel mit mir sind und mich beschützen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Ihr Auto leichter wird, wenn Sie rasen? Die Engel sitzen in den vier Ecken Ihres Autos, aber wenn Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung überschreiten, machen Sie sich auf und davon. Eigentlich muss ich das nicht extra sagen. Aber es ist eine Sache, bewusst in Sünde zu leben, wenn man beispielsweise eine ehebrecherische Beziehung aufrechterhält. Es ist etwas anderes, an einem Tag noch ungute Gedanken zu haben, in einem Moment noch ungute Gefühle zu haben. In solchen Fällen können wir immer in der Tatsache ruhen, dass wir die Gerechtigkeit Gottes in Christus sind. Und nicht Gottes Zorn ausgesetzt sind. Bleiben Sie nah an ihm dran. Denn wenn Sie ihn lieben, wird Sie keine andere Liebe zufriedenstellen. Keine andere. Und liebe Damen, verkaufen Sie sich den Männern nicht zu billig. Machen Sie sich nicht billig. Ein Mann sollte sich Ihre Liebe verdienen. Verdienen heißt was? Durch einen kleinen Ring. Amen. Preist Gott. Ich danke Gott für sein Wort. Ich danke Gott, dass sein Wort freundlicher ist als religiöse Worte. Ich danke Gott für sein Wort. Sein Wort ist großzügiger als religiöses Gerede. Deswegen ist es so wichtig, wenn jemand sagt, ach, ihr Leute, die ihr so die Gnade betont, ihr meint, dass ihr von Gott beschützt werdet und all das, dann erwidern sie, warum sträubst du dich denn so gegen Gottes Schutz? Ihr meint, dass Gott euch versorgt? Ihr meint, dass Gott euch versorgt? Warum willst du denn gegen Psalm 23 sein? Wer Gottes Versorgung in Frage stellt, der sollte auch nicht den Psalm zitieren, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nichts mangeln heißt nämlich nichts mangeln. Allerdings möchte ich noch hinzufügen, dass das für die Gemeinde als Ganzes gilt. Es ist höchste Zeit, dass dieser Unsinn aufhört, wo nur die Prediger Wohlstand erlangen und nicht die Menschen. Es muss den Menschen gut gehen. Wenn das, was wir predigen und lehren, von Gott kommt, dann muss es den Leuten gut gehen. Pastoren sollten bereit sein, selbst ihr Gehalt aufzugeben, wenn das den Leuten hilft. Nicht nur finanziell, sondern in jedem Lebensbereich sollten sie sich hingeben, wenn es nötig ist. Wir sind nicht für uns selbst da, sondern um anderen zu dienen. Für Gott. Und in Johannes 10, damit schließe ich. In Johannes 10 spricht Jesus von Dieben und Räubern, die von der Herde stehlen, richtig? Dann spricht er von Tagelöhnern, die sich nicht um die Herde scheren. Vier Gruppen von Menschen, die der Herde schaden. Und die fünfte und letzte ist der Wolf. Aber als erstes werden Diebe und Räuber genannt. Was tun sie? Sie behaupten, dass es Widersprüche in der Bibel gibt. Nein, es gibt keine Widersprüche, sondern nur scheinbare Widersprüche. Am Ende sind sie alle zu erklären. Amen. Diese Leute wollen einem den Glauben rauben und sagen, die Bibel wäre heute nicht mehr relevant oder sei nur ein menschliches Buch. Solche Leute können Professoren an theologischen Seminaren sein. Nehmen Sie sich in Acht. Es gibt eine neue Generation von liberal eingestellten Menschen. Das sind Diebe und Räuber in der Herde Gottes. Die dritte Gruppe sind die Tagelöhner. Wissen Sie, wer das ist? Sie arbeiten nur für das Gehalt. Sie haben nicht das Herz eines Hirten, sondern werden nur Pastoren für den Lohn, weil sie dafür etwas bekommen. Wenn ein Wolf auftaucht, nehmen sie sofort die Beine in die Hand. Also Gemeinde, zum Abschluss möchte ich noch diese Segnungen über Sie aussprechen. Wir sind am Ende von Psalm 91 angelangt. Sind Sie gesegnet worden? Jesus sei Lob und Preis und Ehre. Bevor ich den Segen von Psalm 91 über Sie ausspreche, möchte ich, dass alle Ihren Kopf neigen und die Augen schließen. Freund, wenn Sie heute hier sind und Jesus Christus noch nie bewusst zu Ihrem persönlichen Retter und Herrn gemacht haben, wenn Sie noch nie Ihr Vertrauen bewusst auf ihn gesetzt haben, auf sein Blut, das er vergossen hat, um Sie von jeder Sünde zu reinigen, auch wenn Ihre Sünden wie Scharlach sind, blutrot, Gott sagt, ich wasche Sie weißer als Schnee. Schnee ist blendend weiß. Weißer als Schnee? Ja. Das Blut von Jesus wäscht sie weißer als Schnee. Wenn Sie sich davon angesprochen fühlen, wo immer Sie das hier sehen. Pastor Prince, beten Sie für mich. Ich möchte, dass Jesus in mein Leben kommt. Ich möchte gerettet werden. Dann sprechen Sie mir jetzt dieses Gebet nach. Sagen Sie, Vater im Himmel, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass er am Kreuz für alle meine Sünden gestorben ist. Und ich glaube, dass ich geliebt bin und Christus deshalb seine Herrlichkeit verlassen hat. Er kam herab, wurde von einer Jungfrau geboren, um für mich zu sterben, stellvertretend für mich. Alle meine Sünden hat er getragen. Der ganze Zorn Gottes traf ihn und wurde am Kreuz getilgt. Jetzt scheint Gottes Licht, Gunst und Liebe auf mich bis in alle Ewigkeit. Jesus Christus ist mein Herr und Retter. Im Namen von Jesus. Amen. Stehen Sie auf. Die jüdischen Rabbiner haben viele, viele Jahre lang Psalm 91 auf Hebräisch gelesen, wenn sie einen Menschen vor sich hatten, der von einem Dämon besessen war. Viele von ihnen kennen Jesus nicht. Aber das Gute ist, sie wissen, wie sie den Namen von Jesus nutzen können. Und von allen Psalmen nehmen sie Psalm 91. Darin liegt so viel Kraft. Und sie wissen es. Freunde, Sie leben unter Psalm 91. Heben Sie hier und überall, von wo Sie auch zuschauen, Ihre Hände. Denn der Herr, Jahwe, der, der war, der ist und der sein wird, der Höchste, El Elyon, ist Ihr Gott, Ihr Wohnort. Sie hängen an ihm, Sie kennen seinen Namen. Nichts Böses wird Sie und Ihre Familien heimsuchen. Keine Krankheit und kein Leiden, keine Ansteckung und keine Seuche werden Ihre Familie oder Ihr Haus in dieser Woche treffen. Gott wird Ihnen aus Ihren Schwierigkeiten heraushelfen. Vielleicht bekommen Sie eine schlechte Nachricht in Bezug auf Ihre Finanzen oder Gesundheit. Aber Gott sagt, ich werde dich retten. Ich werde dich ehren. Und im Namen von Jesus wird Gott Sie mit langem Leben sättigen. Wenn Sie dem, was ich sage, zustimmen, dann beten Sie das folgende Gebet mit. Hören Sie mir zuerst zu, bevor Sie Amen sagen. Und wenn Sie zustimmen, sagen Sie Amen. Vater im Himmel, im Namen von Jesus, bitte ich für mich und für jedes Mitglied meiner Familie und meine Lieben, dass niemand vor seiner Zeit sterben soll. Und Vater, wir wollen so lange leben. Und jetzt sagen Sie Gott, wie lange Sie leben wollen. Das wünschen wir uns, Vater. Sagen Sie, damit wäre ich zufrieden. Wir wollen dir dienen und den Rest unseres Lebens mehr und mehr von Jesus sehen. Damit Generationen um Generationen gesegnet werden. Und sie da sind und da sein werden, falls Jesus noch nicht wiederkommt und sie segnet. Im Namen von Jesus. Amen. Gott segne sie alle.